Als ich in Montagnola lebte, besuchte mich im Hause Camuzzi der Sohn Hermann Hesses, Heiner, in Begleitung eines nordamerikanischen Filmdirektors und eines Librettisten. Sie wünschten einen Film zu machen, genauer gesagt von Der Steppenwolf. Der Direktor war derselbe, der Ulysses von James Joyce verfilmt hatte. Sie fragten mich nach meiner Meinung. Ich stellte mich entschlossen dagegen, einmal den Entschluss Ninon Hesses erinnernd und zum anderen meiner persönlichen Überzeugung wegen. Danach, in Anwesenheit aller, hielt ich ein Referat mit Unterstützung eines Professors aus den Vereinigten Staaten und mit Teilnehmern aus vielen Ländern. Ich bezog mich auf die Verfälschung der Werke Hermann Hesses in den Vereinigten Staaten und nahm die Gelegenheit wahr, meinen Widerstand gegen die Verfilmung seiner Werke zu äußern. Ich behauptete, dass ein gutes Buch niemals einen guten Film abgibt, weil sie verschiedenen Galaxien angehören. Dagegen entsprechen gute Filme meist schlechten Büchern. Darauf lud mich Hermann Hesse mit seiner Frau zum Abendbrot in sein Haus in Küsnacht bei Zürich ein. Ich erkundigte mich nach dem Testament seines Vaters und ob er die Autorisation zur Verfilmung seiner Werke gegeben habe. Er antwortete mir, dass sein Vater dies ausdrücklich verboten habe, es sei denn, dass seine Kinder sich finanziell in schlechter Lage befinden. Ich fragte, ob dies der Fall sei, was er verneinte. Er hätte aber die Erlaubnis dazu erteilt, um der Jugend der Welt zu helfen. Er hatte gerade $70,000 für die Autorisation erhalten. Die Filme »Der Steppenwolf« und »Siddhartha« wurden ein Misserfolg. Worauf ich jedoch hinaus wollte, war Folgendes. Der Librettist, der die Bearbeitung für »Der Steppenwolf« geschrieben hatte, ein Jude, gab mir diese, damit ich sie lesen und ihm meine Meinung darüber sagen sollte. Noch ist das Original in meinem Besitz. Ich entdeckte darin, dass der Hauptdarsteller des Romans sich während einer Ausführung gegen den Narzissmus auslässt, eine Angelegenheit, die an keiner Stelle des Buches vorkommt, aus dem einfachen Grunde, weil es geschrieben worden ist, als die politische Bewegung als Macht in Deutschland noch gar nicht vorhanden war. So gab ich es ihm zu verstehen. Seine Antwort war aufschlussreich, und das ist es, worauf ich hier hinziele. »Es ist erforderlich, das zu bringen«, sagte er, »weil die Kritik, der Hermann Hesse in den Vereinigten Staaten ausgesetzt ist, sich aus seiner Neigung zu mythischen Themen der deutschen Romantik mit ihrer mittelalterlichen Atmosphäre und auch seinem Hang zum Hinduismus ergibt, was genau das ist, was den hitlerischen Narzissmus hervorgebracht hat.« Am 27. Mai 1937 sandte das Propagandaministerium des Dritten Reiches eine vertrauliche Mitteilung an den Verband Deutscher Schriftsteller und stellte darin fest, dass aus gewissen Gründen ist man der Meinung, dass der Schriftsteller Hermann Hesse von nun an nicht mehr angegriffen werden darf und daher die Verbreitung seiner Werke nicht mehr verhindert wird. Hesse hat ein sicherlich außergewöhnliches Werk über die deutsche Romantik geschrieben, von der er zusammen mit seinem verehrten Nietzsche und Stefan George der letzte Spross war. Was ist aus diesem Werk geworden? Es ist nie veröffentlicht worden, auch weiß niemand, wo sich das Manuskript befindet. Deswegen sage ich in Noss, Buch der Auferstehung, im Beisein Jungs zu Hesse, ihm so tief in so klare blaue Augen blickend: Schauen wir uns ins Angesicht, wir sind Hyperborea. Ja, er war ein Hyperborea. Die vorher erwähnte Bezeichnung »beschnittener Ehrenhalber« stammt aus einem Brief der Juden in Lübeck, unterschrieben von Dr. Korinthenberg, Vorsitzender des Landgerichtes, und von Volker Michels in einer Sammlung von Briefen an und von Hesse, wiedergegeben, die der Verlag Bruguera in Spanien unter dem Titel »Politische Schriften von Hesse« herausgegeben hat. Volker Michels ist der Kenner Hermann Hesses im heutigen Deutschland, eine vortreffliche Persönlichkeit. Er hat mich in Montagnola besucht, um festzustellen, ob ich noch irgendeinen Brief von Hesse hätte, der zur Veröffentlichung geeignet sei. Doch davon hatte ich keine mehr. Später hat er alles in Bewegung gesetzt, damit der Surkamp Verlag mein Buch über Hesse und Jung verlegt. Ich habe an anderer Stelle bereits erklärt, dass dies nicht sein durfte, auch weil C.G. Jung darin vorkommt. Dieser Verlag wird von Philomarxisten und Freudianern kontrolliert und ist seit seiner Entstehung eine Zentrale für die Verbreitung des Judentums als Nachfolger des Fischer Verlages. Dadurch, dass er das Alleinrecht über die Werke Hesses besitzt, sah er sich genötigt, sie zu veröffentlichen, auch wenn seine Berater sich keinesfalls mit Hesses romantischer und mittelalterlicher Mythologie identifizieren. Außerdem ist es ein gutes Geschäft, wenn man in den besten Zeiten mehr als 40.000 Exemplare von Hesses Werken im Monat alleine in Deutschland verkauft. Ich musste einige Probleme mit diesem Verlag durchstehen aufgrund der Wiedergaberechte meines Buches »Die Metamorphosen des Pictor«, weil ich der Erste war, der es in der hispanischen wie angelsächsischen Welt bekannt gemacht hatte. Von Hesse bekam ich ein Manuskript dieses Werkes geschenkt, ein wahres Juwel. Mein Buch »Der hermetische Kreis« ist in deutscher Sprache in Zürich im Racher Verlag erschienen, dem ich durch Hermann Hesse persönlich empfohlen worden war. Im Folgenden werden wir den Brief der Juden in Lübeck, in welchem Hesse zum beschnittenen Ehrenhalber ernannt wird, wiedergeben. Wir tun dies nur deshalb, weil es sich um einen so typischen jüdischen Brief handelt, derart extrem, dass man annehmen könnte, er sei von jemandem geschrieben worden, der die Juden karikieren wollte, womit wir uns weitere Erklärungen über diese einzigartige jüdische Psychologie ersparen. Vielleicht hat Volker Michels ihn deswegen veröffentlicht. Der Brief endet nach einer Reihe lobender Erwägungen mit der Bitte um Geld, so als ob sie sich den beschnittenen Ehrenhalber bezahlen lassen wollten. Übrigens ziemlich billig, so um wie 50 oder 100 Mark. Und das alles, damit andere deutsche Schriftsteller begreifen, welche Macht sie, die Juden, heute in Deutschland haben. Eine allumfassende Macht, wie wir bereits wissen. Wir sind sicher, dass ein Sendschreiben solcher Art für Hermann Hesse nicht angenehm war, der in einem 1934 geschriebenen Brief an Sonja Braham erklärte, dass die Juden keine Engel sind und der Selbstkritik bedürfen wie irgendeine andere Nation, ist für mich nicht neu. Hesse wollte auch nicht persönlich nach Stockholm reisen, um den Nobelpreis entgegenzunehmen, als Grund seinen Gesundheitszustand anführend. Er sandte Ninon Ausländer.